Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Rauschlevel-Podcast und heute reden wir über Beyond. Endlich ist es erschienen. Mit mir am Start ist die Jessie. Hi. Hi. Grüß dich. Und wir beide haben uns tierisch auf Beyond gefreut, weil wir trotz aller Kritik ja doch irgendwie Fans von Heavy Rain sind, oder? Ich bin sowieso Fan von Heavy Rain. Ich weiß nicht, wie viel ich das schon mal, also jedenfalls wie viele Anläufe ich da auch schon genommen habe, um verschiedene Enden zu sehen. Also ja. Ich mag Heavy Rain sehr. Hast du denn die Spiele davor gespielt von Quantic Dream? Also nee, ich kenne zwar Fahrenheit, aber da habe ich nur mal eine Demo von gespielt. Mhm. Und ansonsten kenne ich keine anderen Titel. Fahrenheit, also die haben ja davor noch Nomad Soul gemacht. Dieses Spiel, was auf der Dreamcast und für den PC rausgekommen ist, das fand ich aber nicht so gut. Doch, stimmt, ja, das wusste ich gar nicht. Das habe ich mal angefangen zu spielen, aber ja, da gab es so viele Bugs, dass ich da irgendwie nicht weitergekommen bin, dass ich es aufgegeben habe. Es gab, ja, irgendwie bin ich da auch nicht. Das war jetzt wirklich nicht so ein geglückter Versuch. Aber man hat das schon bemerkt, dass sie irgendwie versucht haben, so einen Genre-Mix aus allem zu machen und da viel, viel mit Geschichten erzählen und so. Ja, wobei bei Nomad's Soul war doch noch ein sehr stark Action-Adventure und Shooting mit drin. Und das ging ja halt mit Fahrenheit dann eigentlich los, dass es dann die Quicktime-Events waren. Und man halt wirklich dann nur noch auf dem Adventure oder im Adventure-Bereich dann die Spiele machen wollte. So war es dann ja auch bei Heavy Rain und Beyond ist auch einfach eigentlich pur Quicktime-Adventure. Das stimmt, ja. Also bei Fahrenheit hat man das schon ziemlich stark bemerkt, dass es scheiße schon sehr, sehr stark weggeht. Das hat aber noch am stärksten Adventure-Elemente, weil da noch Symbole und so überall eingeblendet wurden unten. Und bei Heavy Rain ist es aber endgültig der interaktive Film sozusagen. Also da gibt es nur noch wenige Einblendungen und die meisten Bewegungen sind eigentlich eher intuitiv. Also man öffnet eine Tür, indem man irgendwie zum Beispiel nach unten drückt oder irgendwie so. Und man hat sich da ganz, ganz stark auf die Erzählung konzentriert. Und sie sind jetzt halt noch ein Stück weitergegangen eigentlich, weil mit Beyond haben sie zum ersten Mal richtig professionelle Schauspieler mit ins Boot geholt, und zwar Willem Dafoe und Ellen Page. Und gerade, also ich meine, zu den beiden muss man eigentlich nicht viel sagen, oder? Also Willem Dafoe ist ja eh der krasseste einfach. Er ist der Bösewicht in Spider-Man gewesen. Er spielt sehr oft immer so diese diffusen Bösewicht-Gutmensch-Rollen. Also er kann ja beide Seiten darstellen. Ne? Er ist ja sowohl, also wenn er sein Gesicht verzieht, dann sieht er einfach ultra finster aus. Und wenn der aber den guten Menschen, einen guten Charakter spielt, dann glaubt man ihm das aber auch trotzdem irgendwie. Der kann beides echt gut darstellen. Ja, und das hat man auch bei Beyond gemerkt. Ja, also bei Beyond ist es halt teilweise auch mit drin. Und hier bei Ellen Page, ich glaube, zu der muss man auch nicht viel sagen, die ist halt eigentlich total der Geek. Hab bei jedenfalls den Eindruck. Oder? Also Super zum Beispiel gesehen? Ja gut, in Super, das ist schon speziell, aber ich kenne jetzt mit ihr sonst keine anderen Filme. Inception? Kann das, ja gut, Inception habe ich sie nicht so wahrgenommen. Nee. Aber gut, das war ja auch sowieso eher ein Effektfilm. Und ich finde dadurch die Schauspieler alle so ein bisschen dann dadurch flach gewesen. Aber sonst kenne ich halt keine Filme mit ihr und kann jetzt schlecht was dazu sagen, aber ich finde sie einfach in Beyond klasse. Also diese die Gefühle, die sie halt mit reinbringt und den Charakter halt lebendig werden lässt. Also ist wirklich schon das Gefühl, als würde man einen Film oder auch für mich sogar eher wie eine TV-Serie. Mhm. Also es hat mich stark an Fringe erinnert ein bisschen, vielleicht wegen der Thematik auch. Aber ich finde, es hat halt auch durch die verschiedenen Kapitel so einen leichten Episodencharakter. Und das mag ich halt so wie bei Alan Wake auch, dass dann halt ein Spiel schon fast das Gefühl gibt, halt man schaut eine Serie. Das stimmt, ja. Was wir jetzt hier an dieser Stelle machen, ist eine dicke Spoilerwarnung aussprechen, denn wenn ihr es noch nicht gespielt habt, nicht zuhören. Auf keinen Fall. Entschuldigung für meinen Husten, ich bin leicht erkältet. Die Sache ist, wir haben uns überlegt, wir empfehlen Beyond auf jeden Fall, glaube ich. Also ja. Ich glaube, wir beide fanden es total gut. Ja. Und es funktioniert am besten, dieses Spiel, wenn man ziemlich unvoreingenommen da dran geht oder so wenig wirklich darüber weiß, weil das tatsächlich halt ein interaktiver Film ist. Also es ist das Gleiche, es ist eine Weiterentwicklung von Heavy Rain, das kann man vorab sagen. Heißt, das Spiel wird nicht freier oder so, das wird jetzt auch nicht mehr klassische Spiel, sondern es ist tatsächlich die Idee, die da weitergetrieben wird, ist, dass man eine Handlung, einen Film hat zum Mitspielen und man einfach die Techniken, die schon bei Heavy Rain da waren, noch weiter verfeinert, noch ein bisschen besser gemacht im Grunde genommen. Mhm. Wenn ihr Heavy Rain nicht mochtet, mögt ihr Beyond mit sehr wahrscheinlich auch nicht. Seid ihr mega Ellen Page-Fans, ansonsten alle anderen, die mit Heavy Rain schon was anfangen konnten und so und sich da jetzt nicht zu sehr aufgeregt haben, dass sie da nicht so viel Kontrolle über die Figuren haben. Für die ist das, denke ich, was, ne? Also es ist halt wirklich wie eine Virtual Novel oder auch wie ein spielbarer Film, den man von früher kennt, von den CD-Games. Besser. Ja, natürlich viel, viel besser, aber halt die Art, dass man jetzt nicht viel Kontrollmöglichkeiten hat. Wobei ja jetzt in Beyond Two Souls, wie es ja dann auch schon der Untertitel sagt, dass da noch eine Spielmöglichkeit mit dabei ist. Und zwar, dass man nicht nur den Charakter von Ellen Page, die Jodie, spielt, sondern auch noch ein Geist mit dem Namen Aiden. Genau, und ab hier spätestens dicke Spoilerwarnung. Also wenn ihr es noch nicht gespielt habt, schaut auf. Stopp. So, wir hauen jetzt richtig auf die Kacke hier, ne? Also wir werden jetzt alles verraten. Können wir nicht, dann müsste man das Spiel, glaube ich, mehrmals gespielt haben. Aber wir werden echt viel verraten. Wir werden echt eine Menge über den Inhalt reden. So, letzte Warnung. Jetzt wirklich aber. So, kommt später wieder, wenn ihr es gespielt habt. Tschüss. So für diejenigen, die es schon gespielt haben. Genau, jetzt kommt der interessante Teil. Und zwar Aiden. Genau, das ist eine echt gute Idee. Aiden, also ich dummerweise habe ich vorher die Demo gespielt. Ich war einfach so mega neugierig. Und da gibt es so einen Abschnitt mit Aiden, wo man diesen Versuch mit ihr macht. Ne? Also wo sie zum ersten Mal in diesen Raum sitzt und diese Karten erkennen muss und so. Ach so, als Kind noch dann, ja. Noch als Kind. Und das hat mir leider dann so ein bisschen die Überraschung genommen irgendwie. Aber verdammt nochmal, ist das eine gute Idee. Aber bei Heavy Rain war das eben so, dass man nur diese Figuren gesteuert hat. Und Aiden ist jetzt ein bisschen spielerischer, weil man mit ihm, also je nachdem, was für einen Spielmodus man auswählt, ich habe diesen freien Kameramodus genommen und dann kannst du wirklich mit dem so durch den Raum fliegen und hast direkt das Gefühl von mehr Kontrolle und mehr Spiel, ohne dass es irgendwie die Handlung korrumpiert. Fand ich total gut. Ja, durch ihn hat man auch so ein bisschen mehr noch die Untersuchungsmöglichkeit der einzelnen Räume oder der Gebiete, weil die hatte man ja bei Heavy Rain dann halt nur dadurch, dass man ja immer verschiedene Charaktere gespielt hat. Und jetzt in dem Falle bei Beyond spielt man halt wirklich nur die beiden Personen. Und durch Aiden hat man noch aber eine Zusatzmöglichkeit. Man kann andere Personen übernehmen und kontrollieren. Dadurch spielt man noch jemand anderen. Aber eigentlich konzentriert sich das auf die beiden, Jodie und Aiden. Und aber finde ich, dadurch hat man auch schon viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt mal zum Test die, sagen wir mal, einfache Variante für die wenig Spieler verwendet. Und da muss man sagen, da fehlt natürlich diese Möglichkeit, dass man Aiden einfach frei kontrollieren kann. Man hat dann so orangene Orbs in der Gegend und da kann man ihn immer hinsteuern. Dadurch habe ich aber Geheimnisse gefunden und du anscheinend nicht. Genau, also weil die sind echt schwer zu sehen und schwer zu erkennen. Ich habe zum Beispiel, also es gibt dann, wenn man das Spiel durchgespielt hat, irgendwie so ein Bonusmenü und da kann man dann ganz viele Bonusse freischalten. Ja, Hintergrundinfos, Make-of-Galerien und alles. Zum Beispiel sind da die zwei Werbevideos drin, die Quantic Dream mal rausgegeben hat, nämlich einmal mit diesem Roboter. Den Namen habe ich jetzt leider. Kara heißt das, genau. Diese Kara-Demo, wo dieser Roboter zusammengebaut wird. Und dann gibt es noch das Casting, was die zu Heavy Rain gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das Videos sind oder ob sie tatsächlich im Spiel-Engine das nochmal in Echtzeit darstellen und interaktiv machen. Aber das sind so Sachen, die man da zum Beispiel als Bonus irgendwie hat, was ziemlich cool ist. Und diese Sachen habe ich zum Beispiel so gut wie gar nicht gefunden, weil sehr viele Umgebungen sind auch von vornherein sehr düster, weil sie meistens nachts spielen oder im schweren Regen und so. Und da irgendwie zwischen so einer Feldspalte, weiß ich nicht, Geheimnis X zu finden, ist dann doch ein bisschen schwierig. Ja, man wird halt durch diesen anderen Modus dann da direkt hingelotst, wenn man die Augen offen hält. Natürlich kann man es genauso verpassen. Ich habe auch nicht alle Bonus-Materialien gefunden. Also da gibt es doch noch einiges, was da versteckt ist. Aber dadurch hat man da überhaupt, oder wurde man überhaupt darauf aufmerksam gemacht, dass es da was zusätzlich noch gibt. Stimmt, aber ich fand, also erstmal kurz über Aiden sprechen. Ne? Das ist ja im Prinzip so gegenüber Heavy Rain so die größte Veränderung, abgesehen davon, dass wir jetzt eine Protagonistin spielen. Und Aiden, ich habe zuerst dann befürchtet, dass Aiden so eine Art Spielerei irgendwie ist. Ne? Dass er als Charakter, Anführungsstrichen, so nicht wirklich irgendwie wahrgenommen wird und dass es einfach nur so eine Möglichkeit war, so ein Einschreiten von Quantic Dream. Die haben ja die Kritik gehört, so, ja, Heavy Rain kann man jetzt nicht so viel interaktiv gestalten. Ja, der Helikopter, ne? Ich weiß nicht, ob ihr den Helikopter hört, aber hier, ich muss jedes Mal an World War Z denken, wenn ich so einen Helikopter höre. Ich weiß auch nicht, wieso. Auf jeden Fall ist das so, sie haben ja tatsächlich es geschafft, Aiden auch als Charakter darzustellen. Es gibt eine richtig gute Situation, wo Judy zum ersten Mal sich mit einem Mann trifft. Mhm. Und dann bist du kontrollierst Judy da nur zu teilen. Also du musst das Essen vorbereiten, die Bude aufräumen, dich fertig machen und so weiter, duschen, dich anziehen, die aussuchen, was du anziehen möchtest und so. Und Aiden ist dann an den anderen Stellen dann immer präsent und du kannst beeinflussen, wie gut dieses Date läuft. Also entweder du bist total eifersüchtig und machst halt nur Scheiße irgendwie, schmeißt Sachen durch die Gegend und verhinderst, dass die beiden sich näher kommen, oder du lässt es bleiben. Und es fühlt sich irgendwie komisch an, dann auch untätig zu sein. Ne? Da geht das Gespräch und du weißt ganz genau, worauf das hinausläuft. Entweder gibt es am Ende Sex oder nicht. Aber du kannst es natürlich dann verhindern, indem du ihn total, da alles total durcheinander schmeißt und so. Und der andere Charakter weiß natürlich, das ist so ein Typ von der CIA, der weiß, dass Aiden da ist und so und ist auch sichtlich nervös. Aber du entscheidest dann, wie gut es ausgeht. Und ich habe zum Beispiel es lassen, sein gelassen, ich habe nur an einer Stelle mal irgendwie was gemacht, weil der Typ echt frech war. der hat irgendwie was Blödes gesagt und dann habe ich einmal was gemacht, aber sonst habe ich es mal sein lassen und sie hatten dann ihr Date und am Ende hat sich Julie dann bedankt. Ja, das hatte ich auch. Ich habe aber komplett gar nichts gemacht. Ach so. Ich habe einfach zugehört, was sie erzählt haben, weil ich dachte mir schon irgendwie, dass es darauf hinauslaufen kann. Also erst als man Julie steuert, sieht man immer, was Aiden dann gerade macht. Also er schmeißt dann halt mal Kissen durch die Gegend oder klappt dann irgendwie alle Schranktüren auf oder schmeißt sie sogar aus der Wohnung raus. Mhm. Und er gibt ihr ja auch sozusagen, ja nicht eine Warnung, aber einen Hinweis im Badezimmer, also er malt sozusagen an den Spiegel vom Badezimmer und das wird halt sichtbar nach dem Duschen. Und da steht halt auch, er ist auch für sie da und sie brauchen niemand anderen. Und man kann sich halt dann denken, wenn man hinter Aiden übernimmt, ob man Scheiße baut und das ganze Date versaut oder ob man wirklich ihr mal das Glück gönnt. Und ich denke auch mal, ich weiß nicht, inwieweit dieses Kapitel sich auch auswirkt auf die zukünftigen Kapitel, weil ich habe bei einer anderen Mission, die Mission, so heißt es auch, dann gemerkt, dass die beiden halt wirklich innig sind. Und sich anders verabschieden. Ich vermute mal, wenn dieses Date schiefgelaufen wäre, wäre das vielleicht viel platonischer gewesen und die hätten halt wirklich nur auf dienstlicher Ebene dann miteinander gesprochen. Und wie es dann auch hinterher im Ende ist, wenn er bei mir nicht gestorben wäre. Ach so, er ist bei dir gestorben? Ja, ich habe zu spät reagiert und habe Nathan nicht umgebracht. Interessant. Also ich habe... Das ist cool. Also das Coole ist ja schon in Heavy Rain gewesen, dass man immer unterschiedliche Handlungselemente hat. Und bei Beyond ist es auch nicht anders. Und wobei man in Beyond kann man diesmal nicht selber sterben, sondern nur die Leute um einen herum. Das muss, also das ist halt erstmal am Anfang so ein Dämpfer. Ne? Ich dachte zuerst, okay, finde ich das gut, dass Judy jetzt sterben kann oder nicht, weil du gut, kannst Aiden beschützt sie halt. Aiden beschützt sie ja die ganze Zeit. Deswegen würde es auch eigentlich keinen Sinn machen, dass sie stirbt. Das stimmt schon. Dann wäre das Spiel sofort vorbei. Genau. Man kann diese Action-Szenen unterschiedlich gut bewerkstelligen oder handhaben oder im Prinzip bewältigen. Und wirkt sich auch so ein bisschen immer auf den Ausgang auf und auch auf die anderen Figuren. Und ich konnte mich zum Beispiel zum Schluss dann auch entscheiden, wo ich hingehen will. Also bei mir war das so, ich konnte mein Leben, also dann ist irgendwie so jenseits eine Holze. Oder diesseits, ja. Das ist die erste Entscheidung, die du machen kannst. Dann bin ich halt aber noch, weil ich gedacht habe, ich lerne ja sowieso im Jenseits. Dann kann ich auch noch ein bisschen leben. mein Gedanke. Und ich habe... Und dann hat sie sich zurückgezogen in der Hütte. Du kannst dir dann ja aussuchen, ob du dann was mit Nathan anfängst. Wenn er lebt. Ne? Bei mir hat er noch gelebt. Oder ob du zum Beispiel zurück zu den Jungs in diese Wüste gehst. Zu den Navajos. Zu den Navajos, genau. Und oder ob du zu dieser Frau gehst. Das wurde mir auch als Angebot gemacht. Zu den Obdachlosen. Also man muss halt wissen, aber gut, das wissen ja die es schon gespielt haben, ja. Dass man halt auch einer Obdachlosen hilft, dass sie ihr Baby zur Welt bringen kann. Und man hat dann halt hinterher die Option, auch entweder zu ihr zu gehen. Also ich habe die Navajos gewählt, weil bei mir hat Ryan ja nicht überlebt und ganz allein wollte ich sie jetzt auch nicht leben lassen. Und bei den Navajos hat sie ja auch einen kennengelernt, den sie ja auch mit dem sie sich sehr gut verstanden hat. Mhm. Und da habe ich halt die Option gewählt. Ja, ich hab sie allein gelassen. Und dann fängt sie an, durch das Land zu gehen. Also sie macht das, was sie im Prinzip vorher auch gemacht hat. Sie lebt so auf der Straße und geht so irgendwie einfach nirgendwo hin. Und dann in einem Hotelzimmer, also dann redet sie ein bisschen darüber, dass diese Geister, dass die Präsenzen einfach immer überall sind. Also dass es die für immer geben wird. Und dann gibt es mehr von diesen Zukunftsvisionen. Also anscheinend wird es in der Zukunft irgendwann tatsächlich so sein, dass dieser Rift irgendwie geöffnet wird und dass die Welt daran zugrunde geht und sie ist eine der wenigen, die das dann auch irgendwie überleben kann. Und dann ist es so, dass es im Hotelzimmer flackert irgendwann das Licht und dann kommt Aiden wieder. Also okay. Er schreibt dann auf dem Fernseher irgendwie eine Nachricht drauf, ich bin immer noch da. Und die beiden waren nie richtig voneinander getrennt. Er war halt nur, vielleicht hat er sie gesucht oder gut, so. Das hatte ich halt bei den Navajos gehabt. Sie war dann halt da auch in dem Zimmer, was man dann aus dem Spiel erkannt. Mhm. Und da hat er auch auf dem Spiegel dann gezeigt, ich bin immer noch da. Ja. Und dann sieht man halt das Ende. Das, was man ja schon vorher mal gesehen hat, diese Apokalypse, dass dann Rift wieder offen ist, die Infra-World hat wieder Zugang zur lebendigen Welt und sie steht dann halt so in einer, so einer Cyberpunk-Kriegsausrüstung, genau. Dann auf diesem auf dieser Ruine. Und ich weiß nicht, weil im Abspann selber, also beim Textabspann, sah man eine Stelle, wo noch eine Person dazukommt. Genau. Ist das, wenn Ryan überlebt, oder war das bei dir nicht? Ich weiß es nicht. Also ich hatte es nämlich auch nicht im eigentlichen Spiel, ich habe es auch erst im Abspann gesehen. Ich vermute aber, wenn man zu der Obdachlosen geht, dass es vielleicht die Tochter ist. Es war ein Mädchen, glaube ich, ne, das geboren worden ist. Das sah mir so ein bisschen nach einem Mädchen dann aus. Dann wäre ja Jodie ja viel, viel älter. Ja, ja. Die sah ja noch sehr jung aus. Aber wenn wir ehrlich sind, sieht Ellen Page ja immer sehr jung aus. Nee, man müsste es wirklich ausprobieren. Also ich weiß nicht, wie viele Enden das Spiel hat und auch innerhalb des Spiels, wie viele Veränderungen man machen kann. Hm. Wahrscheinlich sind es auch nur Kleinigkeiten. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie stark sich Entscheidungen schon als Kind auswirken, wenn man sie halt in ihrer Vergangenheit spielt. Wobei ich glaube, da gar nicht so viel ist. Also wenn sie wirklich ein Kind noch ist, da kann man ja auch gar nicht so viele Alternativen machen. Ich habe zum Beispiel in dieser in der Sonne, wie hieß die denn nochmal im Spiel? Dieses Portal, das die gebaut haben, die Amerikaner. Meinst du jetzt ganz am Anfang noch oder später? Nee, tatsächlich vom später. Ende. Vom Ende, genau. Oh, ich weiß nicht, Black Sun? Irgendwas mit Sun, ne? Mhm. Ich komme jetzt auch nicht auf den Namen, aber ich habe da drin zum Beispiel alle Toten gesehen, die ich verursacht habe, also oder die, denen ich irgendwie Leid zugefügt habe. Teilweise sind es auch zum Beispiel Aidens Erinnerungen, die er eigentlich gar nicht haben kann, weil er da ja noch ein Baby war. Echt? Ja, es ist halt komisch, weil wenn du, ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, wo sie halt wirklich zu Black Sun gelaufen ist, in diesem Strom des Rifts, habe ich mal auf Aiden einfach umgestellt und dann schreien alle nach Aiden. Oh. Und dann sagt sie, hör nicht drauf. Und dann habe ich wieder zurückgewechselt. Und deswegen weiß ich nicht, welche Auswirkungen das hat, weil Aiden ist ja nie geboren worden eigentlich. Ja, aber Aiden hat ja Kontakt zur Zwischenwelt. Ja, dass das da vielleicht Tote waren, die er da mal kennengelernt hat. Das ist ja so ähnlich wie mit diesen, Verstorbenen des anderen, des Willem Dafoe-Charakters. Jetzt fällt mir der Name nicht seine, ein. Ja, seine Nathan. Nathan, genau. Ja. Also da ist es so irgendwie, dass er hält sie ja gefangen. Vielleicht wissen die das. Ja, vielleicht ist ihnen ja völlig klar, dass die in dieser Zwischenwelt gefangen sind und können halt auch Dinge sehen, die nicht so ganz klar sind. Aber das ist interessant, weil ich habe da zum Beispiel diese Kinder wieder gesehen, die auch von der Geburtstagsparty. Und ich habe die zum Beispiel in meinem Spiel Durchlauf umgebracht. Ja, und ich nicht. Ja. Also man kann es auch so weit treiben, dass die Bude abfackelt. Das habe ich dann nicht gemacht. Also man kann so eine Kerze umschmeißen, dass sie zur Gardine fällt und diese in Brand setzt. Dazu, das habe ich mich aber nicht getraut, aber ich habe alle umgenockt. Ich dachte eigentlich, die hätte ich nur umgenockt, aber anscheinend habe ich sie doch umgebracht. Nee, ich habe sie verschont. Also ich habe nicht Rache gewählt, sondern halt, dass sie einfach gegangen ist. Ja. Ich meine jetzt sogar die Erinnerung halt richtig als Kleinkind. Ich weiß nicht, ob die Auswirkungen haben können oder ob, weil das sind sehr kleine Kapitel immer gewesen. Mhm. Zum Beispiel halt in der Wohnung, also in ihrem ja, nicht Geburtshaus, aber von ihren Adoptiveltern, als man da so einen Abschnitt hatte und sie halt von den Monstern auch angegriffen wurde und die konnte ja draußen im Schnee spielen. Ich weiß nicht, ob es da irgendeine Auswirkung gegeben hätte, weil man hat ja keins der Kinder, also nur vielleicht leicht verletzt, aber man hat ihn ja gewürgt. Also ich weiß nicht, hast du den gewürgt, weil er ja versucht hat, ich habe ihn gewürgt, aber ich konnte ihn nicht umbringen. Aber ich glaube, du hattest da auch gar keine Alternative. Ja. Also ich meine, man konnte da gar nicht anders handeln, weil er hätte sie ja sonst total auch, ich weiß ja nicht, der hat sie ja auch festgehalten. Das wäre echt interessant, so eine Mindmap zu einem Spiel zu haben, ne? Wo man welche Entscheidungen treffen kann. Als ich dann gesehen habe, dir dann zugesehen habe, wie du gespielt hast, habe ich dann teilweise ganz andere Szenen gehabt. Du hast wahrscheinlich auch mal in der Band gespielt, ich nicht. Nein, habe ich nicht. Aber sie konnte sehr gut Gitarre spielen. Ach so. Also zum Beispiel, du kannst ja bei dieser, es gibt ja eine Stelle, wo du Geld besorgen musst, wo du unter den Obdachlosen bist und so und $5 irgendwie aufkratzen musst. Und dann kannst du ja die Straßen entlang laufen und gucken, was du machst. Und ich habe zum Beispiel Gitarre gespielt und habe da $30 eingenommen, weil ich so gut Gitarre gespielt habe. Und du hast was ganz anderes gemacht, ne? Ich habe eine einfach gesagt, der soll mal diese Kaugummiautomaten oder was, also der Zeitungsautomaten manipulieren und dann kam dann ganz, ganz wenig Kleingeld raus. Ja, aber ich meinte mit Band eigentlich, du hast ja vorher oder später diesen Abschnitt, wo sie ja dann Teenie ist und dann eigentlich eine eigene Band hat und noch nicht raus darf und du manipulierst dann Cole, dass er halt mit dir fährt. Ach so, und, ja. Ich habe nur den Moment, hatte ich nicht reagiert gehabt, wo beide erwischt wurden. Und sobald ja die Person, die von einem kontrolliert wird, von jemand anderem berührt wird, erwacht diese Person wieder. Und dann war es vorbei, dann musste sie wieder ins Zimmer. Und ich weiß ja nicht, ob man weiterkommt. Kommt man dann irgendwann zu dem Konzert? Ich bin nur bis zu der Pforte gekommen, weil ich auch einen Fehler gemacht habe. Ah, okay. Ich bin auch erwischt worden. Also man hat da wahrscheinlich aber ein kleines Konzert, wenn man so weit kommt. Ja? Vermute ich mal. Weiß ich nicht. Also es würde wahrscheinlich Sinn ergeben irgendwie. Also es würde ihr vielleicht auch einen Kontext geben, warum sie unbedingt raus möchte an diesen jenen Abend. Das sind so viele Sachen. Aber ich finde total großartig, also es ist non-chronologisch erzählt und ich finde großartig, wie sie dieses komplette Leben bis zu diesem Punkt, bis zum Prolog eigentlich, der Prolog ist ja eigentlich das, was als letztes passiert, wenn man so möchte. Aber ich finde toll, dass sie es ist ja eigentlich, man muss es sagen, es ist eine B-Movie-Idee. Die Idee, dass der tote Zwillingsbruder als Geist gelingt ist zu einer anderen Person und dass die Experimente an dem machen und dem irgendwo hinschicken, um irgendwelche also Kriegsmissionen zu erfüllen, also dass Amerika das ausnutzt, das CIA da drin. Das sind eigentlich Sachen, die würdest du ja so in den 90ern so in so Mystery-Serien so ein bisschen erwarten eigentlich, finde ich. Guck dir Fringe an. Ja, okay. Das ist dieselbe Thematik. Aber Fringe ist ja auch B-Movie, total. Also ist ja volles Rohr. Es ist ja volles Rohr-Trash. Aber ich finde geil, dass das bei Beyond aber so hingekriegt haben, dass da so viel emotionaler Kontext irgendwie drin ist, der das Ganze dann zum Positiven wendet. So, man kann das ja alles, also das, was da drin ist, total cheesy erzählen, super schlecht. Mhm. Also gerade die CIA-Klamotten könnte man super schlecht darstellen. So Call of Duty-mäßig und alles total unplausibel und so. Aber sie haben es irgendwie so gedreht, dass selbst diese absurden Sachen irgendwie funktionieren. Und ich glaube, dass Ellen Page da ganz große Verantwortung trägt, weil man einfach sehr an dieser Figur hängt. Ja, wobei, also ich finde es auch allgemein gar nicht so B-Movie-mäßig, weil diese Thematiken werden auch gerne im Fantastikroman aufgegriffen. Und da kommt es wirklich auf die Erzählweise drauf an. Und dadurch natürlich, dass es ein Spiel ist oder wenn es jetzt ein Film oder eine Serie wäre, kommt es auf die Schauspieler an. Und da finde ich, haben sie auch wirklich, also das stimmt schon, also Ellen Page trägt das sehr, sehr gut. Also ich habe mich sogar manchmal dabei erwischt, dass dann Tränen kamen, weil es so traurig war, auch der Moment. Und man fiebert auch einfach mit. Und es ist dann dadurch wirklich schön, dass man dann immer noch so wirklich Kleinigkeiten selber manipulieren kann oder halt schauen kann, ob sie halt eine schönere Zukunft hat. Man weiß natürlich, dass es auf die Apokalypse hinaus steuert, aber wie weit das davor dann verläuft, ob sie dann halt, wie sie selber reagiert, was sie tut, das ist schon wirklich sehr schön gelöst. Ja, das meine ich eben, ne? Man könnte das Ganze ja echt schlecht darstellen eigentlich so. Und eigentlich sind das, also sich die, bei Heavy Rain war es ja genau andersrum. Heavy Rain hatte eigentlich eine Prämisse, die total klassisch ist und die nicht so abgegriffen erscheint, also zwar Serienkiller. Thriller, ja. Ja, aber Thriller eben und für ein Computerspiel eigentlich sehr, sehr, sehr gediegen sogar irgendwie. Und dann haben sie da irgendwie Sachen eingebaut, wo das Ganze total ausgeufert ist. Also zum Beispiel diese Cyberbrille von dem FBI-Agenten und so und viele andere Darstellungsweisen haben es dann dämlich gemacht. Das sind dann so, finde ich. Also es fand war, ich nicht, aber es ist ja jeder nur Geschmack. Ja, genau. Aber ich fand es halt zu, also da war zu viel unplausibles, trashiges Zeug für mich drin. So, und bei Beyond hätte ich jetzt eigentlich gedacht, so, okay, das ist jetzt so ein bisschen wie das Ende von Fahrenheit. Nur halt auf einen ganzen Spielfilm, auf ein ganzes Spiel ausgedehnt. Aber sie haben es echt geschafft, das Ganze so darzustellen, dass ich es glaube. Also ich war nach einer, weiß nicht, einer halben Stunde sofort drin. Und es kamen natürlich viele, man kann sagen, Genremischungen ja dazu. Also die Episode, die zwar sehr stark heraussticht, die aber, finde ich, aber auch sehr gut ist, ist zum Beispiel ja tatsächlich die in Arizona bei den Navajos. Mhm. Und da taucht ja dann hinterher diese Urahnen auf, die die dann ja vor diesem bösen Geist beschützen, der ja schon damals von denen ja heraufbeschworen wurde. Und eigentlich genauso wie die dort im Spiel heutigen Riffs damals schon ein Geist rausgekommen ist und seitdem halt diese eine Familie dort in der Wüste ja wie ein Fluch belastet. Und das war eigentlich schon sehr krass, ganz anders als erst das Spiel bis dahin war. Also man hatte zwar mal zwischendurch schon was mit diesen Monstern, also zum Beispiel die eine Episode, wo sie sich durch das Labor kämpft, um dann halt am Ende diesen Riss zu schließen oder auch nicht. Und, hast du nicht geschafft, oder? Nee. Und dass dann hinterher dann die verstorbenen Mitarbeiter, dass die halt wieder aufgeweckt werden und dann so ein bisschen zombieartig dann da auch agieren. Mhm. Und das war halt schon sehr stark halt dieser Horror-Fantasy-Bereich. Und das war dann halt später bei den, da in Arizona dann halt nochmal noch stärker, weil man sah dann tatsächlich diese Bedrohung, wie sie dort als Sturm heranquoll und halt diese Mystik, die dahinter steckt. Das sind großartige Bilder auch noch. Also ja, also grafisch ist sowieso. Das ist, also ich finde, darüber müssen wir jetzt mal, also die Optik ist Wahnsinn, ja. Also ich meine, wer super pingelig ist, der findet in der Umgebung immer irgendwie was jetzt nicht so toll ist, weil der Fokus liegt ganz eindeutig auf den Gesichtern. Oh ja, also ja, sehr. Also besonders in der Nahaufnahme wirken die so echt. Mhm. Das ist wirklich toll gemacht. Also man merkt dann schon manchmal die Umgebung selber, also zum Beispiel das Haus ihrer Pflegeeltern, das war noch, da merkte man dann halt schon so, okay, das ist schön gemacht, viele Details. Aber da sah man dann halt noch so ein paar Schwächen so in den Texturen oder einfach von der Menge her, was dann da auch da es, war. Es wirkt halt deutlich undetaillierter als die Figuren selbst irgendwie. Also da fehlt, musste dann einfach ein Kompromiss geschlossen werden zwischen der Hardware-Power, die irgendwie zur Verfügung stand. Aber ich finde, vor allen Dingen bei Ampage ist visuell tatsächlich total krass gut getroffen. Also man spricht ja immer vom Uncanny Valley, wenn die Figuren, je realistischer Computerfiguren sein sollen, desto absurderweise ist es ja tatsächlich so, dass das immer, je realistischer sie aussehen, es gibt immer so ein Tal, wo man das als Mensch nicht akzeptiert irgendwie so. Bei so Pixar-Figuren oder so, also so ganz, ganz comic-mäßigen Sachen, projiziert man Menschlichkeit und Figuren und Wesen rein. Und bei Menschen, das war ja beim Fun-Fantasy-Film zum Beispiel so irgendwie, die sollten realistisch aussehen und das taten sie teilweise auch, aber man wehrt sich immer so ein bisschen. Man sagt, das sieht künstlich aus. Das sieht irgendwie aus wie ein Roboter, wie was Seelenloses. Und ich finde, krass ist, dass das Beyond technisch, was die Gesichter betrifft, so viel weiter ist als Final Fantasy vor ungefähr 11 Jahren. Mhm. Das muss man sich mal überlegen. Das läuft heute auf der PlayStation 3 auf einer 7 Jahre alten Konsole und sie haben bessere Gesichtsanimationen gemacht. Also gerade bei Ampage sieht es teilweise täuschend echt aus, dass man, das ist krass, also es ist wirklich extrem, also die Augen. Also besonders sie sticht halt sehr stark hervor. Ja. Die anderen Charaktere, es geht dann immer so ein bisschen weiter runter, also die Nebenfiguren besonders, sehen dann halt doch noch stärker wirklich nach Videospielcharakteren aus, aber bei ihr ist es halt richtig krass. Also bei ihr ist es echt heftig, also da hab ich echt nur geschaut. Bei William Dafoe ist es mal so, mal so. Also es gibt manchmal Szenen, wo er wirklich extrem überzeugend aussieht. Aber wenn er traurig ist, es gibt dann irgendwie so zum Schluss eine Stelle, wo er weint. Also es gibt irgendwie so eine Episode, wo du als Kind zu ihm hingehst und dann das Medium spielst. Und er hat irgendwie Tränen in den Augen, und weil er seine Familie gerade verloren hat und so. Und das sah ziemlich awkward aus, fand ich. Also es sah irgendwie nicht besonders überzeugend aus. Irgendwie komischerweise sind einige Nebenfiguren, wie diese alte Frau, die bei diesem Ritual hilft, die sieht total krass und super realistisch aus. Und wogegen die Jungs so ein bisschen abflachen, fand ich. Also die sahen mir so ein bisschen, mich der eine Typ hat mich übrigens sehr an den Twilight-Wolf erinnert. Eigentlich eher an den aus Lost, aber egal. Ja, echt? Heißt er nicht auch Jake? Ach, weiß ich jetzt gerade nicht. Doch, bestimmt. Der hat mich voll an den erinnert, ein bisschen. Also auch so. Ich glaube, die haben den. Der sah eigentlich aus wie ein anderer Schauspieler, aber das war er dann doch nicht. Also ich kenne die anderen. Stimmt, das ist dieser große Schlagsäge, ne? Der nie altert. Wie genau. Heißt der nochmal? Weiß ich gerade nicht. Wie heißt der nochmal? Ja, aber den meine ich, an den denke ich jetzt auch gerade. Genau. Nee, aber es ist also für mich ein unbekannter Schauspieler gewesen. Ich habe mal bei IMDb geguckt und die anderen alle sagten mir halt gar nichts. Es gibt so ein paar Gesichter, die sind mir dann schon irgendwie aufgefallen. Also es gibt einen Polizisten zum Beispiel, der sie von der Straße aufgabelt und der sie nach der Narbe fragt. Ach so. Und der ist zum Beispiel ein recht bekannter Darsteller. Und dieser SWAT-Anführer, der ist auch relativ bekannt. Also das Gesicht kennt man auch. Ich komme jetzt aber nicht auf den Namen. Meinst du jetzt Ryan oder? Nicht Ryan, sondern der... wobei Ryan hat mich auch an jemanden erinnert, aber ich weiß nicht mehr. Ist aber ein Unbekannter. Ist ein Unbekannter, ne? Aber Ryan ist zum Beispiel wieder gut getroffen. Also auch so, der wirkt relativ fast lebensnah. Ja, oder auch Cole, finde ich auch. Ja, Cole ist gut. Cole. Nur wenn er lächelt, das sieht manchmal komisch aus, wenn er die Lippen so nach oben zieht. Also es gibt so ein paar Schwächen, wo man merkt, da sind Grenzen gesetzt. Also nicht alle Emotionen lassen sich super gut darstellen. Bei Defoe ist es mir halt doch schon recht stark aufgefallen, weil Defoe ist in Wirklichkeit ein sehr, sehr ausdrucksstarker Mensch. So. Also der kann halt wirklich sehr viel, also Ellen Page natürlich auch, aber bei ihm ist es teilweise nicht ganz geglückt. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Und bei Ellen Page durch die Bank durch, also als Kind, als Teenager, als erwachsene Frau, das sieht immer krass aus. Also ich habe immer. Und was total gut ist bei der Grafik, finde ich, ist die Beleuchtung. Ja, die ist wirklich klasse. Ja. Also ist sehr gelungen. Also besonders halt, wenn es düsterer ist und dann noch Regen dazu kommt oder aber auch im Schnee. Also das ist wirklich toll gemacht. Wenn die Farben jetzt sehr satt sind, also sagen wir mal sehr krasses Licht wie in der Wüste oder aber auch in dem Haus ihrer Eltern, dann wirkt es natürlich ein bisschen unspannender, ist klar, weil das Licht ist dann ganz normal dargestellt und da gibt es nicht viel Spielraum. Aber sobald halt irgendwie eine Nuance von Schatten und Licht dazu kommt, und besonders der Regen macht es dann auch. Man kann dann besonders, also ich erinnere mich noch an die Szene, wo sie Nathan anruft, wo sie unterwegs ist auf der Flucht und es regnet und man sieht dann ihr Seitenprofil und wie die Lippen sich beim Sprechen bewegen. Man würde meinen, wirklich, da steht jetzt die Schauspielerin und keine computergenerierte Figur. Sieht so gut aus, vor allen Dingen. Die Beleuchtung ist auch an vielen Stellen ein Ausschlaggebend dafür, dass es täuschend echt aussieht, so, weil sie ist zwar ein Stück weit filmmäßig, ein bisschen expressionistisch an einigen Stellen und so, aber immer so gesetzt, dass es eher so wie Fotorealismus aussehen soll. Und es gibt zum Beispiel diese Stelle in der Klinik, wo alles so komplett gespiegelt ist und du hast immer so Lichtreflektionen drin und so. Und wenn Ellen Page da so entlangläuft, das ist ja alles mit Motion Capturing und so aufgenommen, das sieht für einen Moment total täuschend echt aus. So, man sieht, man muss halt echt genau hingucken. Das ist so dieser Effekt, den du bei Gran Turismo so ein bisschen hast. Weißt du? So, du guckst halt, siehst diese Wiederholung von Gran Turismo und die Autos fahren da so vorbei. Und wenn du jetzt gerade nicht aufpasst, denkst du, oh, das ist ja eine Fernsehübertragung. Guckst du genau hin und dann merkst du, im Hintergrund ist das und das ist doch ein Computerspiel. Und derselbe Effekt tritt jetzt auch bei Beyond irgendwie ein. Nicht immer. Es gibt auch Stellen, die überraschend flach aussehen. Also die Wüste war so ein Ding, das sieht sehr, sehr computerspielmäßig aus. Die Straße zum Beispiel im Schnee bei den Obdachlosen sieht auch sehr, sehr videospielartig aus, sehr undetailliert und so. Es gibt auch Stellen, wo das nicht so gut aussieht. Aber die Klinik zum Beispiel, manche Büroräume, das Untersuchungszimmer und so, sieht teilweise echt täuschend echt aus. Ne? Mhm. Nur gestaunt. Ja, das stimmt. Also es ist wirklich fantastisch gemacht. Es macht dann halt auch Spaß, dann in dieser Welt dann halt zu agieren. Das stimmt, ja. Ja, und dazu natürlich die wundervolle Musik. Die von Hans Zimmer ist, ne? Ja, ist mir auch zum Schluss aufgefallen. Und die passt wirklich. Also es ist halt ein bestimmtes Thema, was sich dann auch immer wieder durchzieht in verschiedenen Varianten. Und also auch schon in Heavy Rain war ja die Musik einfach fantastisch. Mhm. Und jetzt halt im Beyond, es ist, passt einfach alles genau. Also jede Szene und so ist es alles abgestimmt und so ein richtig toller Soundtrack. Das stimmt. Also es ist, man hat echt das Gefühl, man guckt eine Serie. Mhm. Also das hat es mir, als ich glaube, als Film würde mir das auch gut gefallen von der Mischung irgendwie. Also von der Handlungsweise. Mir gefällt sehr, wie sie, also es werden ja wirklich unwichtige Sachen einfach ausgeblendet, die wirklich nicht wichtig für die Handlung sind, ganz konsequent. Weil bei Heavy Rain hast du oft immer so Szenen irgendwie noch so gehabt, die nicht von Belang sind. Sie sollten die Figuren bereichern, das hat nichts genützt. Zum Beispiel, dass du irgendwann mal Eier kochst für diese Prostituierte, die da irgendwo ist. Und das soll ja die Verbindung zum Charakter aufbauen und naja, die emotionale Bindung zu den Figuren hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil ich mich da gefragt habe, warum kocht er jetzt Eier? Kann der nicht einfach eine Taste drücken und ihr was zu essen geben? So, weil für die Handlung spielt das überhaupt keine Rolle. Sowas gibt's in Beyond komplett gar nicht. Also du kannst halt alles, was unwichtig ist, diesmal komplett ausgeblendet, sondern es sind nur Handlungen irgendwie mit drin, so gut, ohne keine Ablenkung irgendwie zwischendurch. Du kannst zwar manchmal hier und da was in die Hand nehmen und so, aber dann macht das an diesen Stellen auch immer Sinn. So, es ist nie so unwichtiger, verspielter Kram irgendwie drin, einfach nur, weil sie es können. So. Mhm. Und das finde ich halt richtig gut an Beyond. Und als Film, also ich finde es auch packend. Also ich ja, auf jeden Fall ist es spannend. Man möchte eigentlich weiter wissen. Also man will gar nicht aufhören zu spielen. Gut, das Spiel ist jetzt auch nicht lang. Also sagen wir mal so zwischen 8 und 10 Stunden für einen Durchlauf. Wenn man natürlich verschiedene Alternativen sich noch angucken möchte, dann kann man entweder die einzelnen Kapitel ansteuern, wie man es ja auch von Heavy Rain schon kennt. Oder jetzt am Ende gibt es ja schon einige verschiedene Möglichkeiten, die man auswählen kann, dass man da dann sich dann nochmal letztes oder vorletztes Kapitel vornimmt. Aber ist auf jeden Fall auch wieder spielwert. So ist es nicht, einfach weil die Geschichte schön ist und spannend. Also, wie fandst du denn eigentlich generell so diese Abschnitte, die im Somalia gespielt haben? Also ich fand die Idee selbst nicht schlecht. Also dass man mal sozusagen eine Art Call of Duty Szene spielt, ohne dass man schießt. Gut, man schießt auch, man hat es ja vorher bei der CIA gelernt. Und ich fand es auch schön, als sie halt hinterher den Jungen trifft und wie sich da halt dann alles entwickelt hat und hinterher so negativ auch wird. Finde ich es eine interessante oder ein interessanter Einschub gewesen. Nur fand ich es zu langatmig. Also am Anfang hat man sehr viel halt was mit Deckung gemacht. Später, als dann am Tageslicht das nicht mehr möglich war, konnten die einfach so durchrennen. Und ich finde einfach diesen Abschnitt mit Deckung suchen und dann sich heranschleichen, das hätte man ganz kurz darstellen können und dann ist gut. Also man wusste dann nämlich, aha, sie muss erst zur Kathedrale, aha, sie muss dann zum Turm laufen. Dann dachte man sich schon, oh, das ist doch sehr lang. Ja. Und da sich, man hat auch nicht viele Varianten, wie man da laufen kann. Man läuft ja tatsächlich auf einer Art Schiene, weil man den Charakter wirklich nur in die eine Richtung steuern kann, wenn man gerne ein bisschen Free-to-Play haben möchte, also ein bisschen GTA-mäßig rumlaufen möchte, geht das nicht. Dann wird sie automatisch von der Kamera so umgedreht, dass sie halt in die Richtung auch geht, wo sie auch entlanglaufen soll. Und das fand ich dann ein bisschen zu viel. Also das hätte ruhig kürzer sein können. So ist es ganz spannend gewesen und es zeigt halt nochmal ihren Nutzen bei der CIA und wie sie eigentlich ja hintergangen wurde und dass sie ja auch das der ausschlaggebende Punkt war, dass sie dann ja geflohen ist. Das ist schon eigentlich richtig gewesen, aber der Abschnitt selber war einfach zu lang. Ich finde auch, ich finde gut, dass der so einen emotionalen Kontext hat. Man muss dazu sagen, wenn Krieg in Spielen dargestellt wird, dann normalerweise immer auf die lustige, unterhaltsame Art, so hey, hier explodiert was geil und ich hab die Übermacht und sowas und so weiter. Da wird aber einfach ganz gut an einem einfachen persönlichen Beispiel dargestellt, welche Konsequenzen Krieg hat und was es mit einem macht irgendwie. Also dass jeder, der da stirbt, der gehört auch zu irgendeiner Familie und das wurde mit dem Jungen natürlich zwar ziemlich plakativ, aber doch gut dargestellt. Und ich fand diesen Teil dann eigentlich auch ganz gut daran, aber du hast recht, es ist einfach zu lang. Irgendwie. Also da habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, da geht dieses Spielprinzip des interaktiven Films nicht so gut auf, weil es gibt einfach so viele Schleichspiele auf dem Markt. Warum jetzt diese Schleichmechanik da so forcieren? Also ich fand's super. Und sie ist ja auch technisch nicht so gut. Ja. Also man muss sagen, so gut das Spiel aussieht, so toll es vertont ist, muss man sagen, dass es spielerisch manchmal sehr zäh ist. Also das Laufen ist wie auf Kaugummi. Genau. Man hat nicht so immer wirklich die Kontrolle über Jodie. Denn das ist dann wirklich, du hast manchmal das Gefühl, du steuerst dagegen und sie läuft woanders hin. Und das ist dann natürlich, es ist zwar nie frustrierend, weil man ja nicht sterben kann und man kommt auch immer vorwärts. Aber dadurch macht es das erst eigentlich so zäh. Und das merkt man auch in anderen Abschnitten. Also besonders, wenn es halt actionreicher wird und man das Gefühl hat, man hat jetzt mal ein bisschen mehr Kontrolle über sie, zum Beispiel auch hinterher da bei diesem Unterwasserbunker, wo ja. dann dieses andere in China, ne? Rift geöffnet wurde ja. und man dann da auch flieht oder zum Beispiel, wo man dann am Ende auch die Sprengsätze anbringt und du musst wegrennen. Die Kamera schwenkt immer wieder hin und her und du weißt gar nicht, läufst du jetzt vorwärts, rückwärts mit der Steuerung und du wackelst da eigentlich nur rum. Das hat man auch zum Beispiel dann bei dem Abschnitt gemerkt in der Wüste, wo sie auf dem Pferd reiten konnte. Ja, oh, ich hatte ja. das Gefühl, ich laufe die ganze Zeit irgendwo gegen Felsen. Das Pferd hat so geeiert. Also die Steuerung ist dann doch eher schlecht. Ich dachte an einigen Stellen dann halt wirklich so, ja geil, jetzt kommt eine Stelle so wie in Shadow of the Colossus oder Red Dead Redemption oder so, ne? Und gerade die Pferdesteuerung in Shadow of the Colossus ist fantastisch. Hat wirklich das Gefühl, man steuert ein Pferd. Und es ist genau die richtige Mischung aus dieser Widerspenstigkeit, die so ein Pferd hat, und aber einer direkten Videospielkontrolle irgendwie so. Und bei Beyond, also ich glaube, es gibt einen Grund, weshalb dieses Pferd als widerspenstig erstmal charakterisiert wird. Weil ja. es dauert ja ein bisschen, bis Judy, also eigentlich ja nicht, aber die anderen haben halt Probleme mit diesem Pferd und Judy ist die Erste, die das steuern kann. Aber ey, also der Teil. Es ist cool, dass es da so eine Freiheit da ist, aber dann merkst du, dass Quantic Dream dieses klassische Spiel nicht so drauf hat. Also wenn es dann darum geht, solche Mechaniken irgendwie dann darzustellen, also schon bei diesem CIA-Training irgendwie, habe ich dann auch so, hä, was wollen die jetzt eigentlich von mir? Ich wusste da teilweise ja, gar nicht. Allgemein, wenn es darum geht, dass die Figur mehr macht als nur gehen. Also ja. wenn sie laufen soll, auch auf der Flucht vor den Hunden zum Beispiel durch den Wald. Mhm. Zwar soll es dunkel sein und man orientierungslos sein, aber das Problem ist, wenn ich nicht sehen kann, ob der Ast oben oder unten ist und ich dann davor laufe, weil man jetzt nicht weiß, drückt man Taste hoch oder runter, das ist dann manchmal ein bisschen nervig. Das ist auch bei den Kampfsituationen so, wenn sie sich verteidigen muss. Und du sollst dann entweder dich ducken, wegspringen, treten oder dagegenhauen. Manchmal weißt du nicht, weil dann die Kamera so umschwingt, in welche Richtung sollst du den Stick jetzt drücken. Ja. Und dadurch kriegst du häufig eine aufs Maul. Ja, ja. Und da hat man nicht so wirklich die Kontrolle, dass man, dann wäre es besser gewesen, dass man dann immer irgendwie ein X oder ein Dreieck drücken müsste, anstatt den Richtungsstick, weil dadurch hatte man meistens eigentlich daneben geschlagen oder hat immer einen abgekriegt. Das ging mir da auch immer ganz unterschiedlich. Also es gab Stellen, wo das super gut ging, also wo das sehr, sehr einfach war. Und dann gab's, und zum Beispiel mit dem Wald fand ich total super, da habe ich nicht einen einzigen Ast mitgenommen, da bin ich allen ausgewichen. Ich habe die ja gar nicht gesehen. Das ging eigentlich total gut. Wogegen dann später, es gab, also gerade in dieser Unterwasserbasis, habe ich irgendwie, also es war, da habe ich so, also da gibt's ja, später kommt ja dieser Wissenschaftler, der dann übrigens ein cooler Seitenhieb, der dann ja ruft, irgendwie die größte Entdeckung der Menschheit und ihr blöden Amerikaner nimmt die weg, weil die ja dachten, die hätten das jetzt erstes irgendwie entdeckt und so da auch. Mhm. Schade, dass diese Perspektive nicht ein bisschen besser beleuchtet wurde. Das fand ich mal interessant, weil eigentlich kommst du ja dahin und nimmst dem was weg. Und dieser General, der spielt was für ein Kotzbrocken, der dann wirklich nur über Macht und dies und so redet, da habe ich wirklich, also kannst ja dann anzeigen, ob du das bereust, ob es dir egal ist. Ich habe das alles bereut irgendwie, weil man da so ein Arschloch geholfen ja, hat. Ja, klar. Aber da war das halt so, in dieser Situation habe ich ständig auf die Fresse gekriegt. Ich dachte, das wäre jetzt die erste Stelle, wo Judy stirbt. weil da habe ich nicht begriffen, also nur die einzige Stelle, wo ich begriffen habe, dass ich nach links und nach rechts musste, war, wo er diese Kette hatte und die als Peitsche benutzte. Ja gut, und das konnte man sehen, aber sonst war es, finde ich, dann immer ein bisschen schwierig dann zu erkennen. Also es ist mal so. Also manchmal ist die Kameraführung so ein bisschen zu überambitioniert und geht dem zu Spiel, cineastisch. Zu cineastisch irgendwie. Da verliert man die Kontrolle. Aber es stimmt. Also immer dann, wenn das Spiel irgendwie richtig frei wird, dann merkt man, dass es um diese ganzen Zwischensequenzen eigentlich drumherum gebaut ist. Und dass die Sachen nicht so richtig gehen. Also mit Gehen und so hatte ich eigentlich nicht so Schwierigkeiten, aber wenn es dann hektisch wird oder so. Das ist sehr zäh, ja. Ja, das ist dann echt ziemlich blöd. Ja, aber insgesamt, ja. Tolles Spiel. Also es macht richtig ja. Spaß und es lohnt sich auf jeden Fall mehrfach auszuprobieren. Also auch wenn man sagt, okay, ist ja so ein kurzes Spiel, ne, bringt irgendwie nichts, finde ich nicht, weil es ist halt wirklich erstmal die tolle Geschichte und so. Und es, wenn man wirklich auch noch die Möglichkeiten hat, Alternativen auszuprobieren, sollte man es auf jeden Fall auch nochmal von vornherein entweder die 8 bis 10 Stunden oder wie gesagt einzelne Abschnitte nochmal spielen, um dann ein anderes Ende zu bekommen oder halt das Ende von vornherein anders auszuwählen. Konntest du eigentlich die diese SWAT-Soldaten, die dich angreifen, wo du ins Kino flüchtest, konntest du die eigentlich irgendwie verschonen? Hast du das irgendwie gemacht? Das habe ich nicht hinbekommen. Das wäre natürlich mal interessant zu sehen, dass man das ganze Spiel schafft, ohne jemanden umzubringen. Zum Beispiel halt auch mit der Mission in Somalia, dass man da auch niemanden umbringt. Aber ich habe keine Alternative gefunden. Kann man das ist ja so ein Präsident, der gewählt werden soll, ne? Eigentlich ein Befreier, das ist ja ein Versehen. Dass man nicht die Leute erschießt. Genau. Geht das? Also das sind so Sachen, also manchmal, ich glaube, das wird auch viel diskutiert werden. Mit diesen Entscheidungsfreiheiten, wenn du manchmal keine Entscheidungsfreiheit hast, also wenn das Skript dann irgendwie dir bestimmte Sachen vorlegt und dass die Differenzierung dann... Ja, also ich vermute mal sogar, dass du da bei der Mission gar nichts anderes machen kannst als das Ende, weil das ja der ausschlaggebende Grund ist, dass sie der CIA in den Rücken kehrt, dass sie sich verraten fühlt. Wenn da nämlich nichts passiert wäre, dann hätte sie ja ganz anders reagiert. Dann wäre die Mission halt daneben gelaufen, aber sie selber wäre dann auch, wäre nicht in diesem, ja, so hätte nichts bereut. Und ich fragte mich halt schon die ganze Zeit, auch während der Mission, man muss die ganze Zeit die Leute ja umbringen. Hätte man das nicht anders lösen können? Ich vermute aber mal, es geht nicht, weil einen selber, wenn man den ja steuert, sieht man ja mal verschiedene Farben. Entweder erwürgt man einen oder man übernimmt jemanden und der erschießt sich selber hinterher. Und ich meine, dass da irgendwie keine andere Möglichkeit besteht, weil sie kann nicht weiterlaufen, auch wenn sie zum Beispiel jemanden nicht irgendwie K.O. schlägt. Die Sache ist, ich glaube, was viel diskutiert werden wird bei Beyond jetzt, wenn es rauskommt, dass es halt ein interaktiver Film ist. So, und wie viele Entscheidungsfreiheiten, wie viele, also könntest du dir diesen Film nicht einfach in Ruhe angucken? Wäre es nicht besser gewesen, daraus eine normale Serie zu machen oder einen normalen Film? Muss es ein interaktiver Film sein? Oder, ne, also es widerspricht ja allen Dingen, die so ein Spiel eigentlich haben sollen. Es ist ja genau das, was viele ja sehr kritisieren an den Mainstream-Spielen, dass es sehr viel mehr Kino ist. Zum Beispiel die Sachen bei Resident Evil 6. Das war ja alles aufgeblasen als Action-Kinofilm und da gab es auch sehr viele Quicktime-Sequenzen, wo einfach alles explodiert. Sah auch wahnsinnig gut aus. Also hatte sehr coole Szenen, fand ich. Also es hat schon Spaß gemacht, das alles zu sehen, weil es so herrlich übertrieben war und sich so ein bisschen an den Kinofilm orientiert. Die alle hassen übrigens, aber egal. Und aber die Sache ist, dass Beyond ist ja um diesen interaktiven Film drumherum gebaut. Und man fragt, ich glaube, dass sich sehr viele Leute, die sehr viel, die schon sehr lange Computerspiele spielen, und dass die eigentlich ein bisschen was anderes erwarten von dem Spiel. Und sich ganz schön an Beyond und sowieso schon Heavy Rain irgendwie prellen, weil es halt einfach genau das Gegenteil ist. Es ist halt zwar interaktiv, aber nicht dieser Interaktionsgrad, den du von klassischen Spielen kennst. Ja, aber trotzdem, also ich finde ja halt das Faszinierende daran ist, dass du ja noch Einzelschicksale ändern kannst in dem Spiel, was du in einem Film ja nicht kannst. Der ist halt so fertig und dann ist das Ende auch so festgeschrieben. Und gut, wahrscheinlich das allerletzte Ende in dem Spiel kannst du auch nicht mehr beeinflussen, weil das ist halt das Ende überhaupt mit der Apokalypse. Darauf steuert es hin. Aber alles, was dazwischen passiert und die Menschen, die sie begleiten werden in Zukunft, dass du darauf halt Einfluss hast und dass du innerhalb des Spiels halt auch Einfluss darauf hast, wie du reagierst. Bist du mehr so eine Carrie, die gleich alle dann umbringt aus Rache, oder bist du eher eine, die sagt, ich verschone alle und hau lieber ab? Also ich finde schon, dass das dann auch Spaß macht, also dass es wirklich dann noch ein Spiel ist und kein, dass man es dann halt nicht als Film sehen möchte. Es involviert sich auf jeden Fall auf eine andere Art und Weise, ne? Es ist emotionaler, zum Beispiel auch, ich finde ganz heftig die Szene mit ihrer Mutter, also ihrer leiblichen Mutter in der Psychiatrie. Ja. Du kannst sie da sitzen lassen, kannst sie da so weiterhin vegetieren lassen an der Maschine und einfach gehen, oder du kannst ihr halt mit Aidens Hilfe einen Herzstillstand verursachen. Und ich habe mich erst nicht entscheiden können, was mache ich? Man ist nämlich in so einer Situation in der Wirklichkeit ja auch, vielleicht irgendwann mal. Und ich habe dann einen dazu benutzt, sie dann schnell sterben zu lassen. Und ich finde, der Moment war ziemlich hart. Also das rührte einen auch total. Und das, finde ich, kann dann ein Film nicht, weil du kannst ja da nicht entscheiden, wie stirbt dann zum Beispiel dann ein Mensch, der dem Hauptcharakter sehr wichtig ist. Und das kannst du da halt in dem Spiel dann schon. Du kannst selber, dann kommt nochmal richtig viel Emotion von dir selbst noch mit dann dazu. Also du hast ja dann das Gefühl, du steuerst dann dieses Schicksal. Wie würdest du denn dieser Kritik begegnen, wenn jetzt jemand zu dir sagen würde, ist ja eh nur ein Film, du kriegst da nur zwei, drei Knöpfe und mehr machst du nicht, das ist ja gar kein Spiel? Also ich würde halt da schon sagen, dass sehr viel Emotion dahinter steckt, wenn man es halt spielt. Klar, man hat jetzt nicht viel Gameplay in dem Sinne, wenn man halt sonst viele Videospiele auch schon ausprobiert hat. Aber ich finde schon, dass es irgendwie halt Spaß macht, da eine Geschichte halt selber zu steuern und diese Geschichte auch unterschiedlich, nicht ausgehen zu lassen, aber halt unterschiedlich beeinflussen zu können. Und dass da halt auch schon so der Spaß und die Emotion dann dahinter steckt. Also ich würde, also man muss es einfach trennen. Man muss einfach sagen, es ist ein interaktiver Film. Genau. Punkt. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Es ist kein Actionspiel. Es ist kein Action-Adventure. Es ist auch kein Point-and-Click-Adventure. Es ist kein Point-and-Click. Es ist ein interaktiver Film. Das ist ein Genre, das vor einiger Zeit einfach ausgestorben war, weil die Limitierung damals zu CD-ROM-Zeiten, das hat ja auch keinen Spaß gemacht. Muss man ja auch einfach sagen. Also da hat das nur so im Adventure-Bereich so ein bisschen funktioniert. Bei Phantasmagoria oder so war das irgendwie noch cool, weil sich das ganz gut aufgeteilt hat zwischen Film und Spielsequenzen. Aber ansonsten war der interaktive Film so im Sinne von Rebel Assault oder Siberia, das sind ja die größten, berühmtesten Auswüchse irgendwie, die noch einigermaßen funktioniert haben. Aber der Reiz war ja irgendwann weg. Also über die Jahre sind die Sachen ja sehr schlecht gealtert. Und heute würde das keiner mehr in dieser Form spielen können, weil 3D-Grafiken einfach mehr Freiheiten bieten. Und das muss man echt trennen. Es ist ein interaktiver Film. Punkt. Und ich glaube, da gibt's dann einfach nichts drum. Entweder man mag interaktive Filme oder nicht. Und ich glaube, dass Quantic Dream da wirklich einen sehr guten Weg gefunden hat, um interaktive Filme zu realisieren überhaupt. Mhm. Ne? Sie auf eine Art und Weise spielbar zu machen, dass es auch tatsächlich genug Interaktion hat, dass du da dich involviert fühlen kannst. So, es kann ja auch total in die Hose gehen. Und ich meine, die Gegenbeispiele, die man aus anderen Spielen kennt, wäre zum Beispiel Uncharted, dass du 30 Leute erschießt, und dann kommt eine Zwischensequenz und ist ja alles lustig hier, hey, Schatz gefunden und ne, Buddy, alles klar. Und das passt einfach überhaupt gar nicht zusammen, weil diese narrative Dissonanz so groß ist. Tomb Raider ist ein gutes Beispiel. Tomb Raider hat sehr emotionale Zwischensequenzen, weil ja die Frau irgendwie verletzlich ist und weiß nicht und so. Und so, egal wie viele Klischees da jetzt drin sind, haben wir versucht, diese Emotionen darzustellen. Und dann kommt das Spiel und sie ballert irgendwie 30 Leute mit der Schrotflinte direkt aus nächster Nähe ins Gesicht. So, und das passt überhaupt nicht zusammen zu dieser Figur, die du da irgendwie in den Zwischensequenzen hast. Und ich glaube, dass es eine coole Entscheidung ist, dann zu sagen, okay, wir haben jetzt ein interaktives Medium, in der Film erzählen eine Geschichte mit dieser Technik, die wir haben. Und verzichten einfach so gut es geht auf alle Interaktionsmöglichkeiten, es sei denn an den Stellen wie zum Beispiel ein Pferd reiten, wo es ja irgendwie auch Sinn macht, um das irgendwie da einzubauen. Und ich finde das eigentlich, ich finde es gut. Man muss es halt nur als solches auch bewerten, als das, was es sein möchte. Ne? Es ist ja um Gottes Willen nicht irgendwie die Weiterentwicklung des Action-Adventures oder so. Ist das eine Weiterentwicklung? Es ist ein eigenes Genre. Und ja. Ich hätte davon gerne mehr. Also zum Beispiel fand ich schon das bei L.A. Noire ganz toll, dass man da halt auch wirklich ja, es war ja eigentlich teilweise auch schon wie ein interaktiver Film mit Adventure und halt diesen Action-Elementen. Und man konnte es nämlich auch, wenn man jetzt, sagen wir mal, L.A. Noire nur die Geschichte spielen würde und nicht noch diese, sagen wir mal, GTA-typischen Nebensachen, dass man irgendwelche Sachen dann noch einsammelt innerhalb der Stadt, dann halt auch so durchziehen, konnte man sogar, wenn man einmal gefailt ist bei manchen Missionen, weil man gestorben ist, einfach auf Weiter klicken und die Geschichte sich einfach anschauen. Also man war noch niemals da gezwungen, immer wieder einen neuen Ansatz zu nehmen. Und das ist dann eigentlich sogar so ein bisschen wie bei Heavy Rain dann gewesen, dass du halt wirklich auch so eine Krimi-Geschichte dann miterlebt hast. Und also ich finde, das gefällt mir schon. Also ich hoffe, dass Beyond, auch wenn es vielleicht nicht jeden anspricht, trotzdem noch, ja, dass da weitere Spiele folgen werden, die halt in eine ähnliche Richtung gehen. Das muss jetzt nicht immer Fantastik sein oder Krimi. Es kann ja auch, wer weiß, was man da noch alles mitmachen kann halt mit dem Genre und welche Geschichten. Also da hängt es wirklich da auch von ab, wer das Drehbuch, also was für ein Drehbuch dabei ist, wer also auch mit der Musik und auch darstellerisch, also Heavy Rain, weiß ich gar nicht, ob das auch bekannte Schauspieler waren, aber auch da, finde ich, hat es funktioniert. Ja. Und da kommt es halt tatsächlich bei diesen Spielen schon stark auf die Technik ja an, dass es sehr überzeugend wirkt, weil sonst ja kann man auch eine Art spielbaren Disney-Pixar-Film oder sowas haben. Das fände ich schon schön, also wenn das so bei, also mit Beyond auf jeden Fall noch weitergehen wird. Bei PlayStation 4 Titel machen die auf jeden Fall gerade. Also Quantic Dream, die arbeiten schon irgendwie dran. Da wird es auch viel, also ich meine. Gut, mit der Technik dann ja auch, hat man ja noch mehr Möglichkeiten. Das Publikum muss das eben annehmen, ne? Also ich, wie gesagt, ich glaube, also sie werben damit, auf dem Postern ist immer der Claim drauf, drücke Viereck für Blockbuster oder drücke Dreieck für Hauptrolle. Und für die Leute ist es gerichtet. Es geht jetzt nicht um diese ganzen Gamer, die irgendwie Call of Duty total wegrocken und World of Warcraft Stunden um Stunden spielen und Diablo irgendwie geknackt haben und die vielleicht XCOM total zelebrieren und einfach so von dem Spiel grundsätzlich erwarten, dass es eine super komplexe Spielmechanik hat und dass man sich da reinarbeiten kann. Also die Abmischung, ich glaube, es geht eher so um die Leute, die tatsächlich ja einfach mal zufällig eine PlayStation zu Hause haben, sich vielleicht im Jahr dann auch mal FIFA oder irgendwie Need for Speed kaufen zusätzlich und vielleicht irgendwie noch 2, 3 andere Spiele. Und die sehen dann auch cool, Ellen Page und Willem Dafoe spielen damit. Dann hole ich mir das noch mit dazu. Ich glaube, das geht eher um die Leute, also die eher das Erlebnis im Vordergrund haben. Ist eigentlich unterschiedlich. Ja. Also ich denke mal, das ist für jedermann, der sich vielleicht für die Geschichte interessieren kann, das ist dann eigentlich egal, ob das halt jetzt stärker spielbar ist oder halt mehr ein interaktiver Film. Ich denke mal, wenn es die Leute anspricht und man halt offen auch für das Genre ist, dann kann das jeder sein. Ob jemand, der viele Spiele spielt oder auch jemand, der vielleicht sogar mit Videospielen eher unbefangen ist. Ich meine, wurde da sogar nicht der Trailer auf den Oscar-Verleihungen gezeigt? Oscar-Verleihung? Nee, auf irgendeiner anderen. In Cannes? Ich weiß gar nicht, aber welche. Aber irgendeine Filmverleihung, meine ich, wurde das Spiel da ja auch angekündigt. Sundance vielleicht? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall wurde es da vorgestellt. Wird auch sicherlich interessant für Leute sein. Ich meine, es ist eine gute Fusion aus Interaktivität und Schauspielkunst und zeigt, dass sich das nicht ausschließt. Ich meine, vor ein paar Jahren, als der Final Fantasy Film im Kino lief, war Tom Hanks in der Premiere und ist rausgegangen mit einem Film, weil er gedacht hat, das wäre das Ende der Schauspielerei. Und das ist natürlich jetzt ein guter Beweis, dass man das beides trotzdem unter einem Hut bringen kann. So. Und trotzdem ist Beyond nicht teuer gewesen. Ne? Also es hat irgendwie, ich google mal live und recherchiere, aber es war einfach nicht besonders teuer. Ich glaube, das hat 20 Millionen oder so gekostet. Und das ist im Vergleich zu GTA 4 oder so. Ich finde es jetzt gerade. Belaufen. Oh, doch hier. 20 Millionen Euro hat es gekostet. Das ist natürlich nicht wenig für ein Spiel, aber vergleich mal GTA. GTA 5 hat 250 Millionen oder so. Also wahnsinnig viel. Und das ist natürlich 200 Millionen, hier steht es auch. 200 Millionen für Grand Theft Auto und Beyond hat ein Zehntel der Produktionskosten geschluckt irgendwie. Und für einen Film sind 20 Millionen echt wenig. So. Mhm. Und eigentlich interessant, dass sie trotzdem es geschafft haben, diese große emotionale Wirkung in so eine Großproduktion irgendwie reinzubringen. Interessant, wenn man die Zeit, das stimmt mich jetzt gerade ein bisschen nachdenklich, GTA 5 hat 200 Millionen gekostet. Und Beyond nur ein Zehntel davon? Krass. Wenn man das sieht, denkt man eigentlich umgekehrt. Na gut, also Heavy Rain hat vielleicht auch gerade mal 16 Millionen gekostet. Verrückt. Ja, kein Wunder, dass es rentabel ist für Sony. Ja, mit diesen Worten sollten wir die Leute vielleicht entlassen. Also wir empfehlen Sticker. Schreibt uns doch bitte in die Kommentare, was für Enden ihr hattet. Wie das bei euch ausgegangen ist. Und das würde uns echt interessieren, weil ich werde es sicherlich auch noch ein zweites Mal spielen, aber ich werde jetzt keinen Guide oder so lesen. Also ich werde mir jetzt nicht irgendwie durchlesen, was man da sonst noch machen kann. Ich glaube, ich werde es einfach mal drauf ankommen lassen und das selber irgendwie herausfinden. Aber ihr könnt uns ja in den Kommentaren reinschreiben, was ihr so erlebt habt und so. Und vor allen Dingen, wenn ihr denkt, dass wir Quatsch erzählt haben und Beyond super scheiße ist für euch, dann schreibt uns das auch rein. Das würden wir natürlich gerne wissen, weil ich glaube, das wird ziemlich viel diskutiert werden. Vor allen Dingen auch wegen dem Uncanny Valley. Also das fand ich jetzt am spannendsten eigentlich, zu sehen, wie sie dieses Problem irgendwie umschiffen. Bei Ellen Page hat es ja wirklich gut funktioniert. Also wirklich. Ey, das ist eine PlayStation 3. Überleg dir das mal. Das Ding ist 7 Jahre alt. Also wir haben nächsten Monat schon die neuen Konsolen. Irgendwie, wie krass wird das werden? Wie wird denn bitte das nächste Spiel auf der PlayStation 4 aussehen? Abgefahren. Das muss man sich mal echt überlegen. Schon ziemlich krass. Ja. Alles klar. Cool. Bis dann. Tschüss. Tschüss.